Pakpongju, Ministerkabinett Vorsitzende der TVRK, machte sich vor Ort mit der Landarbeit in Kreisen Sukchon und Mundo, Bezirk Südpyongan, vertraut. Beim Rundgang in dem genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Yultu Samchon, Kreis Sukchon und Gilberyongnim, Kreis Mundo, Kornkammer an dem Westmeer, ermutigte er die landwirtschaftlichen Werktätigen bei der Reisumpflanzung. Danach berief er eine Beratung ein und ergriff Maßnahmen zur Gewährleistung der für die Landwirtschaftsproduktion notwendigen Materialien.